Herzlich willkommen zu Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir haben heute eine spezielle Ausgabe, und zwar zu kämpfenden Gefangenen in den USA. Unsere gewöhnlichen Rubriken, die wir in jeder Sendung haben, wie die aktuelle Kolumne von Mumia oder aber auch Veranstaltungshinweise und der Demo-Ticker, entfallen daher leider aus Zeitgründen. Ihr könnt aber diese Informationen zum Beispiel über Mumia auf der Webseite prisonradio.org oder bei der jungenwelt.de finden oder aber die Termine auch bei stressfaktor.squad.net. So, am 18. März, dem Tag der politischen Gefangenen, gab es in Berlin-Neukölln eine Veranstaltung. Eine Genossin aus dem Free Mumia Bündnis und ich hatten die Gelegenheit, dort über kämpfende Gefangene aus den USA zu reden. Dass wir das am 18. März machen, und warum wir es eigentlich auch an jedem Tag im Jahr machen und warum wir auch denken, dass der Begriff der politischen Gefangenen viel zu eng gefasst ist, das werdet ihr gleich hören. Jetzt freue ich mich, euch diese Veranstaltungsmitschnitt hier in leicht gekürzter Fassung präsentieren zu können. Heute ist der 18. März, der Tag der politischen Gefangenen. Historisch reicht er zurück auf die Kommentaren, ich weiß gar nicht genau welches Jahr, 1924 oder 1923, aber das ist auch egal. Er ist eingeführt worden aufgrund der hohen Repression, die Arbeiterinnenbewegung immer wieder ausgesetzt war. Solange es diesen Tag gibt, gibt es eigentlich auch schon Kontroversen darum. Ich will kurz mal so die Hauptkontroversen nur anreißen, um dann zu sagen, warum wir heute an diesem Tag eine Veranstaltung über Gefangene machen. Und zwar impliziert ja die Forderung nach Freiheit der politischen Gefangenen, dass es andere Gefangene gäbe, deren Freiheit nicht gefordert wird, beziehungsweise dass das Prinzip, Menschen einzusperren, als solches nicht in Frage gestellt wird. Das ist natürlich etwas platt, weil eurozentristisch würde man sagen, hier kennen wir das so, dass Leute Organisationen angehören oder für politische Aktionen verurteilt werden, die gemeinhin als politische Gefangene bezeichnet werden. In vielen anderen Ländern, in Lateinamerika, habe ich am besonderen Redebeitrag gehört auf der Kundgebung für die politischen Gefangenen, hat jemand beschrieben, wie zum Beispiel der Rassismus und die Landraub gegen die Mapuche in Chile und anderen lateinamerikanischen Ländern läuft, wo alle Leute letztendlich wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit kriminalisiert werden. Wir kennen das selber aus Nordamerika, ja, wir werden nachher auch über Lennart Peltier noch kurz reden, und wir kennen es aus Asien und verschiedenen anderen Ländern, also dass immer wieder klar ist, dass einfach eine gezielte Repression gegen eine ganze Gruppe der Bevölkerung läuft und die Menschen dort von ihren Gefangenen immer als politische Gefangene reden, und auch völlig zu Recht. Das ist letztendlich der Kampf der Herrschenden, um ihre, wie auch immer, Vorrechte, ihre Ausbeutung zu sichern. Und nur weil Menschen in diesem Land vielleicht nicht massenhaft, oder weil die Repression hier anders greift und anders funktioniert, ja, ist der Begriff, wer ist eigentlich ein politischer Gefangener, finde ich, sehr, sehr eng gefasst in diesem Land. Ich will das einfach mal dabei belassen, weil es ist, glaube ich, allen hier im Raum klar, wir müssen uns ja nicht nur an einem speziellen Tag im Jahr mit Gefangenen beschäftigen, weil die meisten von uns tun das eigentlich rund um die Uhr. Das ist auch gut so, aber warum nicht auch am 18. März dann über Gefangene reden? Vielleicht noch die Frage, warum reden wir über Gefangene aus den USA? Das ist zum einen ganz einfach. Wir setzen uns seit Jahren für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal ein, und wenn man einen Gefangenen, der ein ganz klassischer politischer Gefangener ist, verteidigen will, dann ist es sinnvoll, sich anzuschauen, wofür wurde der denn kriminalisiert. Mumia war ein revolutionärer Reporter oder Journalist, der staatlichen Rassismus angegriffen hat, beziehungsweise demaskiert und bloßgestellt hat in den Medien sehr erfolgreich einige Jahre, der sich mit Polizeigewalt auseinandergesetzt hat. Und der natürlich die herrschende Ordnung, den Kapitalismus grundsätzlich in Frage gestellt hat. Und aus diesem Verständnis heraus ja heute immer noch im Knast als Journalist arbeitet und natürlich da, wo er ist, sich die Themen sucht, über die er berichten kann. Also er macht sozusagen, es ist sein Anspruch immer, First-Hand-Journalismus. Er lässt die Leute zu Wort kommen, die betroffen sind von herrschender Politik, und da er halt selber Gefangener ist, sind das hauptsächlich andere Gefangene, und er hat natürlich auch sehr früh angefangen, das Gefängnissystem als solches von innen heraus zu analysieren. Er ist einer der Ersten, die ab den frühen 90er Jahren die Gefängnisindustrie als das bezeichnen, was sie sind. Ist natürlich längst nicht der Einzige, aber er war einer der ersten Gefangenen, die überhaupt geschafft haben, aus dem Todestrakt heraus eine Gegenöffentlichkeit herzustellen, Gesichter, diesen vielen namenlosen Gefangenen dort Gesichter zu geben und zu zeigen, dass es eben eine sehr klassistische und sehr rassistische Strafe ist, die Todesstrafe. Das war vielleicht für einige wenige Linke jetzt keine neue Erkenntnis, aber für die breite Bevölkerung in den USA war das bahnbrechend. Mitte der 90er, das, was er da zu den Themen geschrieben hat. Und gerade sein erstes Buch Live from Death Row ist ja bis heute ein Bestseller so. Und ist meiner Kenntnis nach auch das erste Buch, das überhaupt jemand, der noch lebt, aus dem Todestrakt veröffentlichen konnte. Über die Todesstrafe. Auch wenn ihr das vielleicht alles kennt, wollen wir kurz mal ein paar Worte dazu verlieren, zu der Dimension, die das Gefängnissystem in USA hat und zu den Mechanismen, die da greifen. Das macht vielleicht auch nochmal deutlich, warum es sinnvoll ist, sich hier in Deutschland damit auseinanderzusetzen. In den USA sitzen derzeit 2,3 Millionen Gefangene ein. Laut der UNO sind das ein Viertel aller Gefangenen auf diesem Planeten. Kein Staat inhaftiert mehr eigene BürgerInnen, weder in realen Zahlen noch im Verhältnis zur eigenen Bevölkerungsgröße. Zum Vergleich. In Deutschland sind derzeit 86 von 100.000 BürgerInnen in Haft, in den USA 760. Hinzu kommen auch noch 4,2 Millionen US-BürgerInnen in Freigangs- oder anderen Programmen, sodass die Sonderrolle der USA noch deutlicher wird. Jeder 31. Erwachsene steht derzeit unter direkter Kontrolle der Justiz. Auffällig ist dabei die hohe Anzahl Gefangener aus den Bevölkerungsgruppen der People of Color. Sie stellen 20% der Gesellschaft. In den Gefängnissen machen sie jedoch 2/3 der Gefangenen aus. Die meisten von ihnen sind AfroamerikanerInnen. Meistens verwenden wir an dieser Stelle die männliche Form, weil Jungen ab 15 Jahren und Männer die überwältigende Mehrzahl bilden. Aber auch bei den gefangenen Frauen sind die AfroamerikanerInnen die in der Mehrheit. Laut einer Quelle des US-Justizministeriums sind seit 2011 rein zahlenmäßig mehr AfroamerikanerInnen ihrer Freiheit beraubt als 1865 bei der offiziellen Abschaffung der Sklaverei. Die große Mehrheit der KritikerInnen der aktuellen Masseninhaftierung sieht darin die Fortführung der Sklaverei unter anderem Namen. Das US-Finanzministerium berichtet ebenfalls 2011, dass die Einkommen der afroamerikanischen Community inzwischen auf den Stand von 1964 zurückgefallen sind. Zu den über 2,3 Millionen Inhaftierten kommen fast doppelt so viele in Freiheit befindliche Menschen, die nur unter Vorbehalt frei sind. Denn seit die Idee der Resozialisierung verschwunden ist, bleiben viele ehemalige Strafgefangene oft bis an ihr Lebensende benachteiligt und entrechtet. Um nur einige gesellschaftliche Aspekte anzureißen: Ehemalige Gefangene haben in der Regel kein Wahlrecht oder Anspruch auf Sozialleistungen, Wohnungen, Transportermäßigung und so weiter. Es zeigt sich also, dass durch die Strafjustiz in den USA genau diejenigen endgültig ausgeschlossen werden, die ohnehin kaum eine Chance auf Teilhabe haben. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Wir wollen jetzt mal ein bisschen konkreter werden und wir wollen euch einige Gefangene vorstellen, deren Leben sich aus ganz unterschiedlichen Gründen seit langem in dem Gefängnis Gulag der USA abspielt, wie Mumia Abu-Jamal zum Beispiel das Gefängnissystem nennt. Er redet da vom Gefängnis Gulag. Dass wir jetzt heute männliche Gefangene ausschließlich vorstellen, liegt daran, dass sie mit ca. 85% die überwiegende Mehrheit der Betroffenen von Masseninhaftierung in den USA sind. Und wir halt mit einigen von ihnen in direktem Kontakt stehen. Der erste Gefangene, den wir euch vorstellen wollen, ist ein Langzeitgefangener, ein sogenannter politischer Gefangener aus der Black Panther Party und Black Liberation Army. Er heißt Sandiata Akoli. Achso, genau, ich wollte da noch dazu sagen, wir haben vor 5 Jahren mit einem Freund von ihm eine Infotour durch Deutschland gemacht. Und er hat damals einen sehr langen Beitrag geschrieben zur Prison Reform. Er gehört zu einer großen Gruppe von Gefangenen in den USA, die eigentlich seit 20 Jahren darauf hinarbeiten, diese unbefristeten Maximalstrafen in den USA zu beenden. Dass er sagt, also es ist eine Gefängnisreformbewegung, der sagt, die Höchststrafe sollte, wenn die USA sich einen demokratischen Rechtsstaat weiter nennen sollen, bei maximal 25 Jahren liegen. Ihr seht, Sandiata Akoli ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 1971 bis heute in Haft. Und du wirst ihn jetzt genauer vorstellen, ne? Genau, ihr seht da sein Bild. Er ist bereits 1937 geboren. Er ist Mathematiker und Computeranalyst und begann 1964, sich an der Bürgerrechtsbewegung zu beteiligen und organisierte unter anderem WählerInnenregistrierung. 1968 trat er dann der Black Panther Party bei und arbeitete in New York in dem Harlemer Büro. 1971 wurde er zusammen mit weiteren Panthers der Verschwörung angeklagt. Er war einer der sogenannten Panthers 21, deren Verfahren damals weltweit Schlagzeilen machte. Nach knapp 2 Jahren mussten die Behörden ihn freilassen, da sie trotz zahlreicher Manipulationen nicht genug für eine Verurteilung gegen ihn zusammengetragen hatten. Jedoch sorgte das FBI bei seiner Entlassung dafür, dass er keine weitere Anstellung in seinem Beruf mehr bekam und intensivierte die Überwachung und Einschüchterung gegen ihn im Rahmen des damals noch geheim gehaltenen COINTELPRO-Programms, mit dem das FBI einen illegalen Krieg gegen politische Opposition der USA führte. Sundiata Akulai wurde dann im Mai 1973 zusammen mit Assata Shakur und Syed Shakur in New Jersey nach einem Schusswechsel mit der Staatspolizei festgenommen, bei dem Syed Shakur und ein Polizist getötet wurden. Im darauffolgenden Verfahren wurden die beiden überlebenden AktivistInnen zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl klar war, dass Assata Shakur selbst bereits schwer verletzt unmöglich einen Schuss abgefeuert haben konnte und es bei Sundiata Akulai keinerlei Beweise dafür gab, dass er dies getan hatte. Assata Shakur konnte dann 1979 in einer tollkühnen Aktion der Black Liberation Army ohne einen einzigen Schuss aus dem Gefängnis befreit werden und nach Kuba fliehen, während Sundiata Akulai sein Leben immer noch im Gefängnis zubringen muss, obwohl er bereits seit 1992 auf Bewährung hätte entlassen werden können. Ja, also diese Bewährungsausschüsse lehnen das regelmäßig ab, ihn freizulassen, weil er eben sich nicht distanziert, bei vielen anderen politischen Gefangenen auch, von seinen grundsätzlichen Anschauungen, auch wenn es die Black Panther Party heute nicht mehr gibt. Man muss vielleicht noch dazu sagen, Sundiata Akulai war einer der ersten Mathematik- und Physikabsolventen an der Hochschule in der Ostküste der USA als Afroamerikaner. Er war damals mit diesem Louis Armstrong zusammen in einem Forschungsgang der NASA, hätte durchaus ein Weltraumpilot werden können. Er hat 1964 sich entschieden, diesen ganzen Karriere hinzuschmeißen und sich der Bürgerrechtsbewegung anzuschließen, weil er nicht zugucken wollte, wie der Ku Klux Klan und der ganze Terror in den Südstaaten eben damals gegen die afroamerikanische Bevölkerung gerichtet war. Hat sich also bewusst dafür entschieden, auf sein hart erarbeitetes, durch Studien und Arbeit, also er hatte keinen reichen Hintergrund oder so, ja, also seine Karriere zu verzichten und eben den politischen Kampf gegen dieses rassistische System aufzunehmen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Gefangenen aus einem ähnlichen Hintergrund, Black Panther Partei und Black Liberation Army, der heißt Jalil Muntakim. Warum wir ihn und nicht zig andere, mit denen wir in Kontakt schon ausgewählt haben, ist, da kommt es gleich auch zum praktischen Teil, er hat Bewährungsanhörungen in diesem Herbst. Wir wissen aus Erfahrung, weil wir machen das jetzt schon ziemlich viele Jahre, dass so Schreibkampagnen vor Bewährungsanhörungen, die ja dann auch die Post wird ja mal kopiert und es wird ja registriert, dass die Gefangenen Post bekommen, also dass internationale Öffentlichkeit Gefangenen extrem hilft bei solchen Bewährungsanhörungen. Und du wirst den jetzt vorstellen, ne? Genau. Ich habe hier mal das Bild. Das ist, glaube ich, ein bisschen hilfreich, wenn man dann die Fakten dazu hört. Ja, Jalil Muntakim wurde bereits 1971 verhaftet. Er ist mit falschen Beweisen zu 25 Jahren bis lebenslänglich wegen angeblichen Mordes an 2 New Yorker Polizeibeamten verurteilt. Er wurde unter anderem auch mit Herman Bell desselben Verbrechens angeklagt und einem Albert Washington, der ist allerdings schon im April 2000 verstorben. Herman Bell ist jetzt letztes Jahr entlassen worden, im April, und Jalil Muntakim sitzt noch. Der Fall der getöteten New Yorker Polizisten war der Regierung und dem FBI damals allerdings so wichtig, dass kurz nach den Morden ein Treffen zwischen Präsident Nixon, FBI-Chef J. Edgar Hoover und anderen im Weißen Haus stattfand, bei dem der Fall dem FBI übertragen wurde. Und das FBI tat in der Folge alles, um die angeblich Schuldigen in den Reihen von der Black Panther Party und der Black Liberation Army zu finden. Zu diesen Maßnahmen des FBI gehörten unter anderem die Verheimlichung von entscheidendem, wichtigem Beweismaterial sowie die Tatsache, dass die bei Herman Bell bei seiner Verhaftung gefundene Waffe nicht, wie von der Anklage im Prozess behauptet, die Mordwaffe war. Dazu kam die Folterung eines Zeugen, um belastende Aussagen zu erzwingen, und die Erpressung und Bestechung zweier weiterer BelastungszeugInnen. Der Sohn des damals getöteten Polizeibeamten Beverly Jones, der heißt Beverly Jones Jr., zweifelt längst an der Schuld von Hermann Bell und Jalil Muntakim und unterstützt die Entlassung auf Bewährung. Hermann Bell wurde, wie gesagt, jetzt letztes Jahr endlich freigelassen, aber Jalil sitzt immer noch in Haft. Da leider in den USA nur die Stimmen der Angehörigen von Verbrechensopfern gehört werden, wenn sie dem herrschenden Strafwahn folgen und Hinrichtungen und andere Strafverschärfungen folgen. Aufgrund des Drucks von FBI wird Jalil Muntakim immer noch festgehalten, und es ist nun besonders wichtig, sich um ihn zu kümmern und die Behörden nochmal anzuschreiben, ihm viel zu schreiben, damit er jetzt endlich im Herbst eine Chance bekommt, aufgrund der dieser neuen Anhörungen freizukommen. Jalil gehört zu einer Reihe von Gefangenen, hauptsächlich aus der Black Liberation Army, die eine sehr interessante Verteidigungsstrategie führen. Sie nennen sich Kriegsgefangene, Prisoners of War. Und sie berufen sich seit 1977, gibt es eine UN-Resolution, die sagt, dass der Zustand von Kolonialismus ein Verstoß gegen die Menschenwürde sei, gegen die UN-Menschenrechtscharta, und dass alle von Kolonialismus Unterdrückten das Recht einschließlich des bewaffneten Kampfes haben, um diesen Zustand zu beenden. Jalil sagt, oder die Black Liberation Army damals sagte, dass sie auch innere Kolonien der USA darstellen, also die afroamerikanischen Ghettos, die in jeder US-amerikanischen Großstadt zu finden sind, dass das den Zustand des Kolonialismus erfülle und sie daher laut der UN jegliches Recht haben, einschließlich des bewaffneten Kampfs, diesen Unrechtszustand zu beenden. Sehr erfolgreich war die Black Liberation Army zum Beispiel in den frühen 70er Jahren. Es gab damals genau wie heute zahlreiche Morde bei Verkehrskontrollen oder irgendwelche Jugendlichen, die halt von der Polizei angehalten und wurden und dann letztendlich unter mysteriösen Umständen zu Tode kamen. Die Black Liberation Army hat 1972 öffentlich erklärt, für jeden getöteten afroamerikanischen Bürger in New York wird ein weißer Polizist sterben. Und als dann keine Woche später das auf die Probe gestellt wurde und gleich zwei weiße Polizisten starben, erlebte New York in der ganzen Geschichte seiner Stadt eine einzigartige Phase von einem Dreivierteljahr, in dem kein afroamerikanischer Bürger von der Polizei getötet wurde. Faktisch wurde ihm nie irgendwas bewiesen, irgendeine Straftat. Er sagt nicht, dass er ein politischer Gefangener ist, sondern er nennt sich und viele andere Gefangene aus dieser Bewegung Prisoners of War, eben Kriegsgefangene, die in einem kolonialen, antikolonialen Befreiungskampf gegen die Regierung der USA sind. Und das ist gar nicht so absurd, wie das vielleicht sich jetzt hier anhört, weil seit 1978 gibt es im Menschenrechtsausschuss einen Unterausschuss, der sich mit Kriegsgefangenen, antikolonialen Befreiungskämpfen beschäftigt. Und die haben wiederholt über die letzten Jahrzehnte festgestellt, dass Jalil und andere diese Kriterien erfüllen, laut den Richtlinien der UN. Und er ist seit 3-4 Jahren gerade wieder dabei, da eine Kampagne zu initiieren. Also er ist so ziemlich die aktivste Person da in den Knästen, die das betreibt. Aber es sind etliche ältere Langzeitgefangene, die eben diese Diskussion auch wieder aufmachen wollen. So, jetzt haben wir euch zwei, sage ich mal, klassisch politische oder Kriegsgefangene vorgestellt. Der nächste Gefangene, den wir euch vorstellen wollen, heißt Kenny Zulu Whitmore. Hast du da auch ein Bild? Ja, selbstverständlich. Kenny Zulu Whitmore ist eigentlich ein viel typischerer Gefangener als die beiden, die wir euch eben vorgestellt haben. Er ist als armer, junger Wanderarbeiter in den Südstaaten unterwegs gewesen, hat in der Landwirtschaft gearbeitet und ist halt so von Ernte zu Ernte weitergezogen, um sein Leben zu machen. Ist im Alter von, ich glaube, 22, 23 Jahren in einem County, Grenzcounty zwischen Kalifornien, nee, nicht Grenze, Louisiana, nicht woanders. Jedenfalls, er war erst in Kalifornien, dann in Louisiana, hat da gearbeitet. Und es war Wahlkampfzeit, ein extrem rechter Bürgermeister der Gemeinde, der dem Verbindung zum Ku Klux Klan nachgesagt worden, ist ermordet worden. Durchaus mit auch Hinweisen bei der Tat, die auf seinen Rassismus und seine Gewalt, die er in seinem Wahlkampf gepredigt hat, eingegangen sind. Und die Polizei hat sich entschlossen, dafür wird ein, also zugespitzt würde ich das so sagen, dafür muss ein schwarzer junger Mann hängen, so wie das halt in den Südstaaten bis heute funktioniert, die Rechtslogik, und haben ihn aufgegriffen. Er war dann eine Woche in Untersuchungshaft in einem kleinen Sheriff-Zelle in irgendeinem kleinen Ort in Louisiana und sollte dann seinen Mordprozess in der Hauptstadt haben. Allerdings hatten sie ein Problem, sie hatten überhaupt keinerlei Beweise, die ihn in irgendeiner Form an die Tat binden würden. Er selber kannte nicht mal den Ort, wo dieser Bürgermeister erschossen wurde und hatte auch noch nie von diesem Bürgermeister gehört. Es gab keine Zeugen. Er konnte nachweisen, dass er zum Tatzeitpunkt völlig woanders war, weil er halt gearbeitet hat. Das waren natürlich ziemliche Probleme, wenn du jemanden des Mordes verurteilen willst. Also haben sie zu einem klassischen Trick gegriffen, der manchmal auch in Gangsterfilmen der USA gezeigt wird, aber durchaus nicht ungewöhnlich ist. Sie haben auf dem Weg zum Gerichtsgebäude durch eine Wüste gefahren. Der Sheriff und zwei weitere Staatspolizisten, also von Louisiana, haben dann mitten in der Wüste angehalten, ihre Pistolen durchgeladen und haben gesagt, er hätte jetzt zwei Chancen, entweder auf der Flucht erschossen zu werden oder ein Mordgeständnis an diesen Bürgermeister zu unterschreiben. Er war damals, wie gesagt, 22, 23 Jahre. Er hat sich dann entschieden, das Geständnis zu unterschreiben, ist am selben Tag noch zu lebenslanger Haft verurteilt worden und dann in das Staatsgefängnis Angola. Ihr seht es hier, das ist eine alte Sklavenfarm, die schon existiert seit 300 Jahren, ist heute immer noch eine Farm, aber ein Staatsgefängnis eben von diesem Bundesstaat gekommen, hat dort dann schwere Zwangsarbeit gemacht. Es war klar, er soll nie wieder rauskommen. Das war 1978. 75 steht da, stimmt. Nee, nach Angola ist er, glaube ich, erst 1978. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sitzt er sehr, sehr lange schon in Angola. Und er hat dort drei Aktivisten kennengelernt, die euch vielleicht an dem Namen die Angola Free geläufig sind. Ja. Drei ehemalige Black Panthers, die inspiriert durch George Jackson und die Gefangenenkämpfe in Kalifornien Anfang der 70er gesagt haben, wenn ihr die Revolutionäre in die Gefängnisse steckt, dann machen wir die Gefängnisse zur Schule der Befreiung. Und eben da im Knast organisiert haben. Und Zulu ist wahrscheinlich einer der letzten Menschen, die 1978 Mitglied der Black Panther Partei in den USA geworden sind. Also ist ja kurz danach, hat sich ja aufgelöst. Und er ist dann im Knast da für die, hat halt gesagt, mein Kampf ist eigentlich ein ganz klar antirassistischer politischer Kampf, denn ich habe mein ganzes bisheriges Leben entrechtet und entwürdigt gelebt, habe von den Brotkrümeln gelebt, einzig und allein wegen meiner Herkunft und oder meiner rassistischen Diskriminierung. Und die Ziele der Black Panther Partei hat er da im Knast eigentlich erst bewusst kennengelernt, aber er hat sich entschieden, dass das sein weiterer Weg im Leben sein wird. Er ist bis heute aktiv. Er hat von 1978 bis vor zwei Jahren in Isolationshaft gesessen. Isolationshaft im Angola-Gefängnis sieht so aus, dass er rechts und links, wenn er seine Arme ausgestreckt hat, die Wand berühren konnte. Ich glaube, er hat 7,5 Quadratmeter Zelle da gehabt. Und er hat natürlich auch Zwangsarbeit geleistet, aber wenn er die nicht geleistet hat, war er in dieser Zelle. Ich habe vor 7 Jahren angefangen, mir mit ihm zu schreiben, eigentlich durch Zufall, weil ich ihn auf einer Gefangenenliste von ABC Denver gefunden hatte, die seinen Fall vorgestellt hatten. Und er schrieb mir dann einen 4-5 Seiten langen Brief zurück, dass ich der Erste sei, der aus einer politischen Motivation ihm schreibt, seit 16 Jahren. Er meint, seine verstorbene, jüngst verstorbene Mutter hat ihm regelmäßig geschrieben und ganz früher hat er auch einen Rechtsanwalt, der hat ihm ab und zu mal was geschickt. Aber komischerweise, obwohl sein Fall sehr weit publik ist in den USA, also man findet ihn auf wirklich allen relevanten Gefangenen-Webseiten und seine Geschichte wird von unheimlich vielen Organisationen auch verbreitet, hat dieser Mann bis vor wenigen Jahren anscheinend überhaupt keine Post bekommen oder irgendeiner Form Unterstützung von außen. Er selber setzt sich im Knast aus der Isolationshaft für die Freiheit anderer Gefangener ein. Er hat eine Eingabe an Präsident Obama gemacht, eine ziemlich aufwendige, dass er Leonard Peltier begnadigen sollte und sich für die Freilassung Mumia Abu-Jamals einsetzen sollte, als Mumia 2015 so schwer krank war. Also da hat er wirklich einiges in Bewegung gesetzt. Er ist inzwischen seit zwei Jahren aus der Isolationshaft raus, in einem anderen Bereich des Angola-Gefängnisses. Ich glaube, er arbeitet inzwischen nicht mehr. Es gibt inzwischen einen kleinen Soli-Kreis in Holland, die ihn unterstützen. Und die sagen, dass er halt erst, das Foto ist wahrscheinlich schon 20 Jahre alt, was ihr da seht. Also der ist inzwischen, sieht er auch deutlich älter aus. Das ist halt von der Soli-Seite von den Holländerinnen. Ja, und es ist allerhöchste Zeit, dass Zulu rauskommt. Zulu hat auch immer wieder jedes Jahr Bewährungsanhörung. Selbst sein Gefängnisdirektor setzt sich dafür ein, dass er endlich freigelassen wird. Aber diese Bewährungsausschüsse haben kein Mitleid vor alten Black Panthers, die immer noch sagen, dass die Ziele der Black Panther-Partei richtig sind und dass es eine rassistische Unterdrückung in den USA gibt. Also Sulu würde sich auch niemals von solchen Aussagen distanzieren. Es gibt andere Gefangene, mit denen wir in Kontakt stehen, die keine politischen Gefangenen sind, aber ganz ähnlich wie Sulu gerade eben beschrieben hier, sich selbst organisiert, der ihnen aufgezwungenen Haft widersetzen und ein politisches Verständnis natürlich davon entwickeln, auch wenn sie aus ganz anderen Gründen vielleicht in Haft gekommen sind. Ein Bereich, der uns dabei besonders immer wieder am Herzen liegt, der uns wahrscheinlich auch nie wieder verlassen wird, seit den erfolgreichen Kämpfen von Bumia gegen die Todesstrafe, das sind die Todestrakte der USA. Wir wollen euch da jetzt exemplarisch mal zwei Gefangene vorstellen, um eben deutlich zu machen, wie Widerstand gegen rassistisches und vor allem auch gegen ein sehr klassistisches System der Todesstrafe aussieht. Das erste ist Rob Will, ne? Mhm. Ja, ihr seht Rob Will, einen jungen Mann. Er wurde im Dezember des Jahres 2000, er war damals 22 Jahre alt, des Kapitalverbrechens beschuldigt, einen Polizeibeamten ermordet zu haben. Nach einem unglaublichen, unfairen 14-tägigen Verfahren und trotz des Fehlens von Schmauchspuren oder anderer forensischer Beweise wurde er im Januar 2002 von der Jury für schuldig befunden und zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. Mal ein paar Fakten zu seinem Fall. Er war damals bei einem Einbruch gewesen mit einem Freund. Sie wurden von den Polizisten geschnappt und er wurde von den Polizisten geschnappt und an einem Laternenpfahl mit Handschellen gefesselt, während der Polizist dann Jagd auf den zweiten machte, also auf seinen Freund. Die beiden hatten sich verständigt, keine Aussage zu machen, allerdings wurde er von seinem Freund hereingelegt durch ein Gesetz, was man ja auf Deutsch wahrscheinlich als mitgehangen, mitgefangen bezeichnen könnte, ist er jetzt derjenige, der verhaftet ist und verurteilt und sein Freund eben nicht. Da der tatsächliche Schütze allerdings sein Freund war, der ist der Sohn eines sehr angesehenen und gut vernetzten Polizeibeamten und Rob Will aus einer armen Familie stammte, hatte er auch nur den komplett desinteressierten, überlasteten und inkompetenten Pflichtverteidiger, was ihm natürlich in seinem Verfahren nicht geholfen hat, was besonders krass ist, wenn es sich um eine Frage von Leben und Tod handelt. Auch in späteren Fällen hat er nur überlastete oder desinteressierte Pflichtverteidiger gehabt. So ist zum Beispiel eine seiner Berufungen Wort für Wort identisch gewesen mit einer Berufung, die der Anwalt halt auch eingereicht hat für einen Serienkiller. Also so. Das illustriert sehr gut, wie desinteressiert der Mensch ist, einfach komplett die gleichen Berufungen abzugeben beim Gericht. Obwohl das dem Gericht aufgefallen ist und bekannt wurde, wurde seine Berufung trotzdem abgelehnt und er hat keine weitere Chance bekommen. Seine Berufungsinstanzen sind nun leider erschöpft. In der Ablehnungsbegründung, das ist in den USA so, schreiben die Richter dann ihre Gründe für ihre Entscheidungen. Er schrieb, also dieser Richter, der hieß Allison, der schrieb, die Fragen, die wegen Wills tatsächlicher Unschuld nach dem Urteil aufkamen, erzeugen verstörende Unsicherheiten. Neben den erheblichen Beweisen, die die Unschuld von Will unterstützen und den schwerwiegenden Fehlern in den Hauptgerichtsverhandlungen, muss ebenfalls das Fehlen eidesstattlicher Erklärungen von Augenzeugen und beweiskräftigen forensischen Beweisen erwähnt werden. Mit diesen Fakten und den schwächeren Beweisen, die Wills Verurteilung und die Todesstrafe unterstützen, bedauert das Gericht die strengen Beschränkungen, die ihm hier obliegen. Also der Richter selbst wäre eigentlich für ihn, aber die gerichtlichen Vorgaben beschränken ihn da leider sehr. Er hat unter anderem auch in dieser längeren Erklärung erwähnt, dass die Horden von Polizisten, die sich in seinem Gerichtsverfahren immer wieder eingefunden haben, auch bedrohlich auf das Verfahren eingewirkt haben. Rob Will versucht man auch einzuschüchtern im Gefängnis, weil er sich seit Jahren in Form von Organisationen und Protesten gegen die Lebensbedingungen im Gefängnis und gegen die Todesstrafe in den USA generell wert. Gegen ihn haben sie Gas eingesetzt, da wurde niedergeschlagen und allen möglichen Restriktionen unterlegt. Er schreibt in einem Brief: Sie haben jede Taktik probiert, aber ich kämpfe weiter für die Rechte der Gefangenen. Ich glaube fest daran, dass Nichtstun eine Zustimmung für Ungerechtigkeit ist. Rob Will hat schon vor 15 Jahren eine Organisation mit Mitgefangenen gegründet, die im Prinzip sich gegenseitig stärken und Hoffnung machen wollten. Es waren damals 12 Gefangene, alles Todestraktgefangene. Hans Will, Polanski Unit, ist da, wo in Texas hingerichtet wird. Er ist seit Jahren in diesem Gefängnis. Er ist der letzte Überlebende aus dieser Organisation. Alle anderen sind bereits hingerichtet worden. Bei ihm ist immer noch kein Hinrichtungsbefehl gekommen, weil er bis Herbst letzten Jahres eben noch eine Berufungsinstanz hatte. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, der Richter hat sein Entsetzen darüber ausgedrückt eigentlich, dass er sagte, ich soll jemanden zum Tode verurteilen, von dem ich annehmen muss, dass er unschuldig ist. Aber die Gesetzeslage des effektiven Antiterrorismus- und Todesstrafengesetzes, eingeführt unter Bill Clinton 1996, lässt mir keine andere Wahl. Weil das Law of Parties in Texas ist so, dass wenn du Mittäter an einer Straftat bist, ja, auch wenn du die Straftat nicht begangen hast, aber wenn du physisch anwesend warst und nichts dagegen unternommen hast oder vielleicht sogar in Verabredung mit einem anderen Täter stehst, dann bist du in voller Härte genauso zu bestrafen. Der Kumpel von Rob Will war Sohn eines angesehenen Polizeibeamten. Der hat einen anderen Polizeibeamten erschossen. Rob Will war unbewaffnet. Der stand mit einer Handschelle gefesselt an einer Laterne. Dafür, dass der Sohn des Bullen quasi eine Aussage gemacht hat, hat Rob Will die Todesstrafe gekriegt und der andere lebenslänglich. Die gemeinschaftliche Verabredung bestand darin, dass sie zusammen einen Einbruch machen wollten und dass sie sich vorgenommen hatten, wenn sie festgenommen werden, keine Aussagen zu machen. Rob Will hat sich dran gehalten. Und wir finden, das ist ein Fall, der in unmittelbar naher Zukunft gefährlich werden könnte. Weil es könnte wirklich sein, dass, obwohl sogar die Justiz in Texas davon ausgeht, dass er diesen Polizisten nicht ermordet hat, dass sie trotzdem hinrichten werden. Und wir finden, dass Rob Will Unterstützung braucht und B, dass das auch ein Fall ist, über den wir vielleicht mal reden könnten. Ein weiterer Fall, über den haben wir hier in Berlin schon laut geredet, das ist Rodney Reed, auch in Texas, ein Todestraktgefangener. Ja, hier ist ein Bild von Rodney Reed. Er ist schon 1967 geboren worden und bereits 1996 für eine brutale Vergewaltigung und Mord verurteilt worden. Und ja, man muss dazu sagen, diese junge Frau, die ermordet wurde, hieß Stacy Stites. Es ist eine sogenannte Weiße, während er ein Afroamerikaner ist. Die Umstände sprechen jedoch dafür, dass sie, dass diese Frau, Stacy Stites, von ihrem damaligen Verlobten, dem Polizisten Jimmy Fennell, ermordet wurde. Denn er hat sie schon vorher mehrfach bedroht, dass er sie töten würde, wenn sie fremd ginge. Es gibt viele Zeugenaussagen, die bestätigen, dass diese junge Frau, Stacy Stites, mit dem Angeklagten und Verurteilten Rodney Reed eine Liebesbeziehung hatte. Und dass sie sich nicht getraut hat, aus Angst vor ihrem Verlobten, sich von dem Polizisten Fennell zu trennen. Neuere Untersuchungen haben sogar ergeben, dass die anfänglich belastenden Spermafunde von Rodney Reed von einem gemeinschaftlichen Liebesakt stammen, der viele Stunden vor ihrer Vergewaltigung und Ermordung stattfand. Weitere DNA-Funde haben auch belegt, dass diese Vergewaltigung und der Mord in Anwesenheit von Freunden und Kollegen von diesem Jimmy Fennell, ebenfalls alle Polizisten, also Spuren von diesen Polizisten waren am Tatort zu finden. Die Vermutung liegt nahe, dass sie alle anwesend waren. Als Rodney Reed hingerichtet werden sollte, haben viele weitere Opfer des Polizisten Jimmy Fennell ihr Schweigen gebrochen und haben ihre Leidensgeschichten erzählt und haben angefangen, sich für Rodney Reed einzusetzen. Zu seinen Unterstützern zählt auch die Familie der Stacy Stites. Der Polizist Fennell saß noch bis Herbst letzten Jahres in Haft wegen Vergewaltigung im Amt. Rodney Reed ist einer von über 3000 Gefangenen in den US-Todestrakten, die kaum eine Chance auf einen fairen Prozess hatten, weil sie sich selbst keine qualifizierte Verteidigung leisten konnten. Texanische und föderale Gerichte lehnten wiederholt Anträge von Rodney Reed auf forensische Untersuchungen der Tatumstände ab. Der entschlossene Widerstand vieler Menschen gegen die rassistische und wöchentlich tödliche Polizeigewalt hat seit Ferguson ein Licht auf den Umgang der Gesellschaft mit den People of Color in den USA geworfen. Eine Allianz aus straffrei agierender Polizei und voreingenommener Klassenjustiz sichert dabei den ständigen Zustrom von Gefangenen an die Fließbänder der US-Gefängnisindustrie. Um Staatsräson und Angst unter den Armen und Nicht-Weißen aufrechtzuerhalten, werden deshalb alle paar Wochen unter anderem Angehörige dieser Minderheiten staatlich sanktioniert und ermordet. Kein Staat hat das Recht, Menschen zu töten, weder durch das Militär, die Polizei oder die Todesstrafe. Ja, Rodney Reed hatte schon gültigen Hinrichtungsbefehl. Ende 2014, 15 haben wir angefangen, hier in Berlin auch zu mobilisieren. Ich glaube, die meisten von euch waren damals auf der Kundgebung. Und wir haben es damals wirklich geschafft, dass diese Hinrichtung ausgesetzt wurde und dass neue gerichtliche Untersuchungen aufgemacht werden. Es gibt im Augenblick öffentlich nicht viel Neues zu sagen, aber seine Familie, die so in sozialen Netzwerken sehr aktiv ist und immer ihn im Bewusstsein hält, ist ziemlich zuversichtlich, dass er ein neues Verfahren bekommen wird. Ob das wirklich passiert, können wir nicht beurteilen. Wir können aber sicher sagen, dass die praktische Solidarität, die auch unter anderem hier in Berlin geleistet wurde, 2015 im März, glaube ich, war das, bewirkt hat, dass er nicht hingerichtet wurde, dass er lebt und dass er immer noch kämpft. Er sitzt übrigens im selben Knast wie Rob Will, wenn ihr euch die Adresse anschaut. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Wir wollen auch noch auf Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal kurz eingehen, auf die aktuellen Sachen. Möchte aber vorher noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben ja wir haben das unter den Namen kämpfende Gefangene in den USA gestellt, den Abend hier. Ne? Und das ist eigentlich relativ beeindruckend, wenn man sich das über einen Zeitraum von 10 Jahren anguckt, was dort für Gefangenenkämpfe und auch seit einigen Jahren, was für eine Streikbewegung dort in den Knästen ist. Ich will mal versuchen, das mit ein paar Eckdaten zu umreißen. 2009 meldete kurz vor Weihnachten die Tagesschau in Deutschland, dass Gefangene in der Bay Area einen Aufstand gewagt hätten, dass 55 Gefängniswärter und 250 Gefangene dabei schwer verletzt wurden. Und das war dann der abschließende Satz der Tagesschau, der mich ein bisschen verwundert hat, wie man sowas überhaupt sagen kann. Er sagte, die hätten sogar ihr eigenes Gefängnis angesteckt. Ich dachte, naja, warum sollten die das nicht tun? Aber das Luftbild, was von diesem Riot gezeigt wurde, von diesem ja, einem klassischen Gefängnisaufstand, war ein Fabrikgebäude. Das war gar kein Gefangenentrakt, wie man sie eigentlich so aus den Hochsicherheitsbauweisen der US-Gefängnisse kennt, sondern das war eine klassische Fabrik. Und nennt man es nun Arbeitskampf gegen die miesen Haftbedingungen und die Ausbeutung, die in diesen Fließbandproduktionen herrscht, wie auch immer. Dieser Aufstand wurde so brutal niedergeschlagen, offizielle Verletztenzahlen von Gefangenen sind 250, es haben sich wohl 1300 Gefangene an dem Aufstand beteiligt. Die haben da bei einem Umschluss ein Versehen gemacht und haben wohl 300-400 Gefangene zusammen mit schwerem Werkzeug kommen lassen. Die haben sich dann der Schlüssel bemächtigt, einige Wärter als Geiseln genommen und haben dann den Rest des Knastes aufgemacht, kamen aber nicht raus, weil das sehr schnell von Bewaffneten umstellt war. Die Gefangenen haben sehr hart gezahlt für diesen Aufstand. Trotzdem ist es ihnen gelungen, diese Gefängnisfabrik abzufackeln. Die war danach nicht mehr brauchbar. Das war eigentlich der letzte große militante Gefangenenaufstand. Die fingen in den späten 60ern an. Ging, wie gesagt, bis ungefähr 2009 hat es solche Aufstände immer wieder gegeben in den USA. Ende 2009, 2010 gibt es einen bahnbrechenden Streik in Alabama und Georgia, der eigentlich so ein bisschen die Taktik gesetzt hat, wie sie seitdem läuft. Und zwar haben die Gefangenen gesagt, okay, wenn wir den Aufstand wagen gegen diese brutalen Unterdrückungen, die wir, wenn wir hier 20, 30 Jahre in so einer Gefängnisfabrik sitzen, vielleicht gar nicht überleben. Ja, wenn wir also um unser Leben kämpfen wollen, kann es sein, dass sie uns erschießen oder dass sie unsere Gesundheit so ruinieren, dass wir nicht mehr lange leben. Das Zweitschlimmste, was uns passieren kann, ist, dass sie uns für Jahre ins Loch werfen, in die Isolationshaft. Da ja alle unter Supermax-Bedingungen, also Isolationshaftbedingungen leben und nur zu ihrer Arbeit rauskommen, haben sie gesagt, dann bleiben wir doch einfach gleich in unseren Zellen, dann weigern wir uns doch rauszugehen und gehen halt nicht mehr auf Arbeit. Das haben 4000 Gefangene in Georgia und Alabama über Bundesstaatsgrenzen hinweg organisiert, ohne dass irgendeiner vorher was von mitbekommen hat. Und sind an einem verabredeten Tag zu einer bestimmten Schicht, die ziemlich ähnlich in allen Knästen anfing, in Streik getreten. und haben 3,5 Wochen lang diesen Streik durchgehalten. Sie haben eine riesen Liste an Einzelforderungen aufgestellt und das sind wirklich die klassischen Forderungen, die ihr, wenn ihr irgendwann auch mal in Deutschland mit Gefangenen zu tun habt, immer hört. Die Kommunikation ist zu teuer, das Briefpapier, die Knastshops nehmen horrende Shops für lebenswichtige kleine Dinge des Lebens, ob es ein Stück Seife ist oder irgendein anderer Hygieneartikel, die Ernährung ist grottenschlecht, also die alle klagten darüber, dass sie nur auf aufgewärmtes Processed Food, also aus der Mikrowelle bekommen, keine Gemüse, keine Sachen. Wir haben eine riesenlange Liste aufgestellt. Und ihre Verhandlungsführerin nach draußen, das fand ich auch sehr spannend, war die ehemalige Vorsitzende der Black Panther Partei, kurz bevor sie aufgelöst wurde, Elaine Brown. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, eine Soul-Sängerin in den 60ern und in den späten 70ern Vorsitzende der Black Panther Partei. Und die lebt halt da und hat mit über 80 Jahren einen koordinierten Gefangenenkampf nach außen. Also die hat mit den Bundesstaatsregierungen verhandelt. Dieser Streik, wie gesagt, sehr erfolgreich. Nach 3 Wochen hatte die beteiligten Firmen attestiert, dass er ungefähr 300 Millionen Dollar Folgeschäden verursacht hat in der Gefängnisindustrie. Also das ist eine gigantische Summe. Und das hat dann eigentlich vielen Gefangenen in den ganzen USA gezeigt, wie man wirklich effektiv kämpfen kann, ohne dafür erschossen zu werden. Sie haben 37 Leute aus diesen 4000 Gefangenen als Redelsführern ausgemacht, weil sie denen bei Zellenrazzien irgendwelche Handys in die Zellen gelegt haben und dann gesagt haben, sie hätten das halt alles organisiert. Diese Leute werden auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, weiter in ISO-Haft sitzen. Und so ist das leider auch bei allen anderen großen Streikbewegungen seitdem weitergegangen. Trotzdem wagen immer mehr Gefangene, sich an so Streiks zu beteiligen. Es gab einen großen Streik in Kalifornien 2013, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass wir da auch vor der US-Botschaft waren. Da sind 32.000 Gefangene gemeinsam in einen Hungerstreik, einen unbefristeten, getreten und Arbeitsverweigerung gegen die Isolationshaft. Ich hatte es ja vorhin schon angerissen, die Isolationshaft, wie die Bedingungen in den USA sind. Mumia hat zum Beispiel 29 Jahre in Isolationshaft gesessen, die meisten Jahre davon auf 9 Quadratmetern. Es gibt eine Definition der Vereinten Nationen, dass wenn du mehr als 15 Tage in einer Zelle sitzt, die keine Farbanreize liefert, die, wo du alleine bist, wo du Geräuschminderung hast und wo du eben weniger als 8 Stunden rauskommst am Tag, dass das den Tatbestand von Folter erfüllt. Alle Staaten, die die Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen unterschrieben haben, dazu gehört die USA nicht, erkennen diese Haftbedingungen als Folter. In den USA sind zu jedem Zeitpunkt ca. 80.000 Menschen dieser Form von Haft ausgeliefert, die meisten davon über Jahrzehnte. Der Streik in Kalifornien hat gebracht, dass er eigentlich nur öffentlich gemacht hat, was alle wussten. Er wurde ganz massiv von außen unterstützt. Das war 2013 zum Beispiel das Neue, dass die Gefangenen Monate oder ein halbes Jahr vorher angekündigt haben, dass sie in den Streik treten werden. Und dass Gefangenenangehörigenkomitees und Gefangenen-Soli-Gruppen Zeit hatten, darauf hin zu mobilisieren. Sie haben den Streik mit Absicht in die Sommerferien gelegt, damit die Leute Zeit haben, Aktionen zu machen. Und die Streikbewegung hat sich durch die ganze USA gezogen, bis nach Kanada hoch, wo ganz ähnliche Haftbedingungen sind, haben sich Gefangene diesem Streik angeschlossen. Inzwischen ist das Resultat, dass Kalifornien ganz viele Kriterien, die zu Isolationshaft führen, abgeschafft hat. Und sogar ganz viele ehemalige Straftatbestände inzwischen in Ordnungswidrigkeiten umwandelt, um seine Gefängnispopulation zu verkleinern. Der letzte große Streik war im August und September 2018. Wir wissen von gesicherten Zahlen über die IWW oder ihre Gefängnisorganisation, also eine gewerkschaftliche Organisation, die in Gefängnissen aktiv ist, dass ca. 45.000 Gefangene sich an Arbeitsniederlegungen US-weit beteiligt haben. Aber das ist trotzdem nicht klar, weil in vielen Regionen Lockdowns sind, überhaupt nicht klar ist, genau gezählt werden kann, wie viele Gefangene sich beteiligt haben, weil das jetzt, selbst jetzt noch nicht alles Informationen zusammen sind. Auf jeden Fall war da auch fast 2 Monate Gefängnisstreik und das wird nicht der letzte gewesen sein. Ich wollte es einfach mal erwähnen, das spielt sich inzwischen dort in Dimensionen ab, die in Europa kaum vorstellbar sind. Also diese Massivität, also wo die Gefangenen sagen, sie wissen mit 20, 30 oder noch mehr Jahren Haft, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, lebend da rauszukommen. Und dass sie jetzt alles daran setzen, sich zu einigen. Zum Beispiel in Kalifornien war bahnbrechend der Vertrag Cease of Hostilities. Da haben Angehörige ehemaliger Nazi-Gangs, ehemalige Black Panthers, ehemalige Angehörige von Chicanas, haben eine Erklärung unterschrieben, dass diese Gangkriege in den Gefängnissen aufhören müssen, weil die eben nur den Herrschenden nutzen und sie alle nur mit den Füßen voran aus dem Knast kommen werden und dass diese ganzen rassistischen Gangmorde einfach das allerletzte sind und dass das niemand braucht im Knast. Und die große Stärke des kalifornischen Streiks war eben, dass egal aus welcher politischen Ecke die Gefangenen kamen, sie es alle mitgetragen haben. Sie haben gesagt, wir müssen aufhören, uns untereinander zu bekämpfen, denn wir haben alle einen gemeinsamen Feind, der alle unseren Untergang oder unseren Tod will. Und beunruhigt Gefängnisbehörden überall in allen Bundesstaaten der USA, dass sowas eben um sich greift. Leonard Peltier ist ein Aktivist, der im American Indian Movement sich organisiert hat, schon vor 1973 aktiv war. Ihr habt wahrscheinlich alle von Wounded Knee gehört und dem großen Aufstand, um eben auf die gebrochenen Verträge der US-Regierung hinzuweisen und Rechte für Indigene einzufordern, die ja damals wie heute mit Füßen getreten werden und brutalsten Bedingungen ausgesetzt sind. Leonard Peltier ist Teil einer American Indian Movement Gruppe gewesen, die 1975 in eine Reservation, die sogenannte Pine Ridge Reservation, gegangen sind. Sie haben dort traditionell lebenden Indigenen geholfen, sich zu verteidigen gegen rassistischen Terror. Eine Miliz, kann man sagen, unter einem sogenannten selbst ernannten Stammeshäuptling, der halt sehr eng mit FBI und US-Behörden gearbeitet hat, die halt traditionelle Indianerinnen und Indianer angegriffen haben. Hatte damals, seine Miliz war, glaube ich, verantwortlich für 72 Todesopfer in der Region. Und die Leute waren so eingeschüchtert von diesem Terror, dass sie in das American Indian Movement um Hilfe gebeten haben. Leonard Peltier ist dann mit ca. 30 weiteren Menschen in diese Reservation gegangen. Es gab dann Konfrontationen mit dem FBI, die das natürlich genau dokumentiert und beobachtet haben. Es gab auch zwei getötete FBI-Beamte, deren Tod nie zufriedenstellend erklärt werden konnte. Fakt ist, Leonard Peltier und all diese Leute von AIM konnten damals aus dem Kugelhagen sehr, ja, mysteriös fast flüchten. Es ist ihnen wirklich gelungen, ohne erschossen zu werden, obwohl Hunderte von Bewaffneten sie umlagert haben, da rauszukommen. Leonard Peltier selbst hat sich nach Kanada absetzen können, hat dort ein knappes Jahr bei Indigenen in Kanada gelebt. Und in der Zwischenzeit wurden zwei seiner Genossen verhaftet, der hat des Mords an den FBI-Beamten angeklagt. Der Verfahren platzte aber, weil der Staat überhaupt keine Beweise hatte. Und außer der Tatsache, dass er ihn beweisen konnte, dass sie da gewesen waren, ihn nichts beweisen konnte. Und die haben natürlich auch keine Aussagen gemacht. Es gab belastende Aussagen in dieser AIM-Gruppe von einem, der mit der Polizei kooperiert hat. Aber die haben eben nicht ausgereicht für eine Verurteilung. Dann haben sie gefälschte Geständnisse mit extremem Terror fabriziert. Also sie haben einer AIM-Aktivistin, die sie ermordet hatten, Polizisten die Hände abgeschnitten und haben das einer Frau, die sehr, kann man sagen, psychisch labil war, vorgelegt und haben gesagt, wir wollen, dass du aussagst, dass Leonard Peltier dein Boyfriend ist, ja, dein Partner, und dass er dir gestanden hat, dass er diese Beamten ermordet hat. Ansonsten machen wir dasselbe mit dir und deiner kleinen Tochter. Diese Frau hat dann dieses Geständnis unterschrieben, auch da aus der Pine Ridge Reservation, obwohl sie Leonard Peltier nie gesehen hatte, ihn nicht kennt. Er hatte sie auch nie gesehen. Sie hatten einfach das Schicksal, den Staat gegen sich zu haben. Leonard Peltier sagt bis heute, dass er dieser Frau nicht böse ist, weil was sollte sie machen? Die Drohungen waren real und die Morde an den Indigenen waren real. Und die Einschüchterungen des FBI waren als absolut realistisch einzuschätzen. Sie hat versucht, sich und ihr Kind zu schützen und hat halt jemand anderen dafür ans Messer geliefert, eben Leonard Peltier. Die kanadische Regierung hat mit diesen gefälschten Beweisen Leonard Peltier ausgeliefert. Verschiedene Beteiligte an dieser Auslieferung haben später gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass das gefälscht war, hätten sie niemals Leonard Peltier in die USA ausgeliefert, so wie es mit vielen anderen politischen Aktivistinnen und Aktivisten, die im Laufe der Jahrzehnte nach Kanada geflüchtet sind, eben auch nicht gemacht haben. Leonard Peltier wurde dann in einem Schauprozess, ähnlich wie Mumia Abu-Jamal, jetzt muss man jetzt nicht in die Details gehen, verurteilt. Er hat, du weißt es bestimmt am besten, zweimal lebenslänglich plus so und so viele Jahre bekommen. Leonard Peltier ist jetzt 74 Jahre alt, er wird am 12. September 75 Jahre dieses Jahr. Er hat also einen Großteil seines Lebens in Haft verbracht, er ist seit Ende 1975 in Untersuchungshaft, seit 1976 verurteilt. Also so einen Großteil seines Lebens in Haft verbracht. Er ist nach wie vor ein Aktivist für indigene Rechte Und die Bedeutung, die Leonard Peltiers Fall für die indigene Community in den USA hat, kann man an einer Tatsache sehr, sehr gut erkennen, auch wenn sich vielleicht viele nicht unbedingt mit dem American Indian Movement heutzutage identifizieren, war, als Barack Obama gerade Präsident wurde, hat er Vertreterin aller Sovereign Nations, heißt das, also der souveränen Nationen, die so eine Pseudo-Selbstverwaltung noch in ihren Reservationen einführen, hat er Vertreterin von denen ins Weiße Haus eingeladen, zu sagen, wir müssen über vieles reden, wir müssen die Regierung und die Sovereign Nations oder die First Nations, wie es eigentlich richtigerweise heißen sollte, also die ersten, die in Amerikas gelebt haben, dieses Verhältnis solle verbessert werden. Und dann haben sie halt einen großen Empfang gehabt im Weißen Haus und dann wurde Barack Obama hat eine Begrüßungsrede gehalten, das wurde live übertragen auf CNN. Und ein Delegierter dieser Sovereign Nations hat dann gesagt, wir müssen über vieles reden, über 150 Jahre gebrochener Verträge, über Gewalt, über Landraub, über Umweltzerstörung. Aber als Zeichen seines guten Willens, dass diese Regierung es wirklich ernst meint, mit uns zu irgendeiner Lösung zu kommen, lass einfach mal Leonard Peltier frei. Also ein Delegierter von 500 sogenannten souveränen Nationen, die in den USA als souveräne Nationen anerkannt werden, ja, richtet den Präsidenten der USA aus, lass diesen Mann frei, um zu beweisen, dass du es ernst meinst. Ja. Barack Obama hat nicht den Mut gehabt, sich mit dem FBI anzulegen und in der großen Begnadigungsphase, wo er zum Beispiel viele andere Gefangene freigelassen hat, hat er Leonard Peltier nicht freigelassen. Er ist jetzt schwer krank, wie gesagt 74 Jahre, er hat eine Aorta-Aussackung, das ist sozusagen, wenn Blutgefäße schwach werden, ja, dann gibt es so Aussackungen, in denen sich das Blut halt sammeln kann und gerinnen kann. Ist also extrem gefährlich für einen Schlaganfall. Ne? Also, ja. Und er hat auch Verdacht auf Prostatakrebs. Er ist einmal untersucht worden, wo allerdings ein negativer Befund rauskam, aber er hat nach wie vor Probleme. Er ist schwer krank. Eine Operation an einem Blutgefäß ist nicht so aufwendig. Ja? Ist auch nicht so ungewöhnlich, dass Menschen im höheren Alter sowas haben. Aber die Gefängnisbehörde, er ist ja Gefangener der US-Regierung, also er ist öfter verlegt worden, ist jetzt aktuell gerade in Florida, wobei er eventuell nicht mehr lange da ist. Dieses kann sein, dass sich seine Adresse bald ändert. Die Gefängnisbehörde, die US-Regierung im Prinzip, stellt sich auf den Standpunkt zu sagen, naja, er muss jetzt nicht operiert werden, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wenn er eine Blutung in seinen Blutgefäßen kriegt, hat er nur noch wenige Stunden oder vielleicht nur wenige Minuten zu leben. Und er sitzt jetzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Coleman, wo die meiste Zeit Lockdown ist, also Einzeleinschluss. Es ist absolut unrealistisch, dass Leonard Peltier im Fall eines solchen Notfalls in ein Krankenhaus käme und eine Operation bekäme. Also Leonard Peltier muss sofort ärztlich behandelt werden, er muss eigentlich auch sofort freigelassen werden. Und es ist, neben vielen anderen Dingen, die ich Barack Obama persönlich sehr übernehme, es ist einfach unglaublich von allem, was dieser Mann in irgendwelche Kameras gesprochen hat über Menschenrechte, dass er Leonard Peltier nicht freigelassen hat. Und ich finde, wir dürfen auf keinen Fall nachlassen und sollten uns auf diesen Fall auch sehr konzentrieren. Wie gesagt, sein Geburtstag ist am 12. September. Ich habe gestern gerade bestätigt, dass am 13. September eine Lesung von jemand geben wird, der ein sehr gutes Buch über ihn geschrieben hat, hier im Schwarze Risse in Berlin im Buchladen. Und wir haben eigentlich für die Mumia-Gruppe auch besprochen, dass wir am Sonnabend, also am 14. September, eine Kundgebung vor der US-Botschaft für seine Freiheit machen werden. Und das werden wir euch allen auch nochmal mitteilen, wenn ihr da Bock habt, euch dran zu beteiligen. Ist das gern gesehen. Der letzte Gefangene, den wir vorstellen wollen, den kennt ihr vielleicht auch schon. Mumia Abu Jamal heißt der, ein Black Panther. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass alle hier im Raum wissen, warum er in Haft ist und wie lange er auch schon in Haft ist. Na gut, seit 1981. Ich möchte mich deswegen auf ganz aktuelle Ereignisse beschränken, um über ihn zu reden. Ihr seht, er hat eine etwas ungewöhnliche Haftadresse da. Ich hatte ja vorhin den Gefangenenstreik 2018 erwähnt. Ne? An dem haben sich auch sehr viele Gefangene in Pennsylvania, wo Mumia inhaftiert ist, beteiligt. Und eine der Repressionsmaßnahmen oder eine Erweiterung der Gefängnisindustrie seitdem ist, dass die Gefängnisbehörde sagt, es ist ganz gefährlich, wenn Gefangene Originalbriefe erhalten, da könnten ja Chemikalien, Drogen, Waffen aller Art unter einer Briefmarke versteckt sein. Haben dann auch behauptet, dass ein Gefängnisbeamter sich da kontaminiert hätte mit irgendwas. Es gab nie Beweise, es gab auch nie irgendeinen verletzten Beamten, der mal in der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Aber Fakt ist, dass eine Smart Communications Firma mit Sitz in Florida jetzt die Ehre hat, vom Steuerzahler alimentiert, sämtliche Post der Gefangenen in Pennsylvania einzuscannen, danach die Originalpost zu vernichten und diese eingescannte Post dann per E-Mail an den jeweiligen Knäste zu schicken, die dann entweder den Gefangenen auf schwarz-weiß ausdrucken oder auch nicht, wenn der Toner alle ist. Und auf jeden Fall auch sämtliche Post seitdem digital speichern können und deswegen natürlich auch leichter auswerten können, was vorher nicht so der Fall war. Mumia ist genau wie die Move-9-Gefangenen, die auch in unserem Postamt vorgestellt sind, also unserem Postamt für Gefangene, unterliegt dieser neuen Form der Gefängnisindustrie. Solidarität heißt unter anderem Öffentlichkeit herstellen bei Gefangene. Ich hoffe, das ist uns heute hier gelungen, ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen. Das heißt aber auch, das zu verbreitern, ihnen zu schreiben und die Gefangene spüren zu lassen, dass man weiß, dass es sie gibt. Und wenn ihr jetzt Bock habt, können wir gerne nicht nur den Gefangenen, die wir vorgestellt haben, auch vielen anderen schreiben. Und ihr könnt natürlich uns auch noch Fragen stellen oder wir können diskutieren. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Attention, money ain't a thing but a chicken wing. Come and go like a boomerang. So who do you pray? Are you a boss or are you a slave? Getting paid, but what have we gained? I'm worried about me, but I worry about you. Cause I can't succeed if you don't do two. One is the loneliest number. Have it all, but you won't have slumber. Sleep with one eye open, cause you boasting. Why so many filled with hunger turn to hatred? Cause you made shit in the matrix. They say, don't worry about nothing. I say, gotta worry about something. You may fuck around, go hungry. If you ain't getting this money, just don't. Just don't. I gotta be the one to stand up for this. The view is different when you're in the forest, living morbid moments and the police roaming. When you all alone and the rain is pouring, the language foreign, the people cold. The food is warm on a lonely road. The trees are good, put you in the zone. Doing that work, different time zone. Beautiful island, beautiful people, beautiful view with the eye of an eagle. Call me illegal, but you just arrived. I make music to love and survive, but to my surprise, they want my demise. I work too much, I'm too damn fly. We have the blues, but we never cry. We just deliver the flow from the shot, flow from the beat, beat to the X. This is the way that the ghetto express. It's all I got, nothing left, nothing less. What you expect? Raised by the left, so I give it my best. With every breath, with every beat that is in my chest. They say life like a game of chess. I'm just trying to figure out what piece to move next. Holding the text, reading a book, you holding the tech. You building with crooks, they pay your check. I build with the hood while I earn my respect. The whole thing was built on respect. And kids, the whole thing was based on kids. Kids haven't got it back. All our splurges and carrying on, the rims and everything else, and slackness giving kids a false image of hip hop. Ja, damit endet unser Veranstaltungsmitschnitt über die kämpfenden Gefangenen in den USA. Aufgenommen wurde diese Veranstaltung am 18. März 2019 im Info- und Stadtteilladen Lunte in Berlin-Neukölln. Und ich möchte nochmal alle darauf verweisen, die vielleicht einen Podcast dieser Sendung nochmal hören wollen oder das Freunden und Bekannten weiterleiten wollen in sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Wir haben einen Podcast. Den Podcast findet ihr auf unserem Blog, der heißt www.radioaktivberlin.blogsport.de. radioaktivberlin.blogsport.de. Und da ist dann in einigen Stunden dieser Podcast und natürlich auch Podcasts von vielen anderen Sendungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Okay, mein Name ist Markus. Ich verabschiede mich. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er selbst frei ist und das dann alleine auch vielleicht in dieser Sendung ansagen kann. Macht's gut. Tschö. My name is Mumia Abu-Jamal.